Der Sprecher des Notmaßnahmekomitees der TVRK für die Rettung der Entführten veröffentlichte am 10. August eine Stellungnahme und äußerte sich dazu, dass gegenwärtig die südkoreanischen Behörden die einmütige Forderung vom In- und Ausland nach der baldigen Repatriierung der zwangsweise aufgehaltenen Bürgerinnen der TVRK ignorieren und dagegen weiterhin unreine und böse Intrige spinnen. Nach Meldungen, so hieß es in der Stellungnahme, wollen die südkoreanischen Behörden die 12 TVRK-Bürgerinnen, die sie im April des Vorjahres im Ausland gruppenweise entführt hatten, nun zwangsweise verheiraten, dadurch den Eindruck erwecken, als ob sich diese Frauen freiwillig in Südkorea niedergelassen haben und ein stabiles Leben führen und somit die Forderung der TVRK nach ihrer Repatriierung ablehnen. Das ist ein schweres Verbrechen, das man auf keinen Fall durchgehen lassen darf und eine weitere politische Provokation gegen die Republik. Die Handlung der gegenwärtigen Machthaber Südkoreas ist nicht anders als die unerhörte unmenschliche Gräueltat des Bakune-Regimes, das die TVRK-Bürgerinnen am helllichten Tag entführen ließ. Die südkoreanische Regierung soll nicht dummerweise verrechnen, dass sie durch eine niederträchtige Intrige die Wahrheit der verbrecherischen Entführung der TVRK-Bürgerinnen verheimlichen und ihre Repatriierung verhüllen kann. Je hartnäckiger sie für die Vermeidung der Repatriierung der TVRK-Bürgerinnen grundloses Gerücht verbreitet und listig handelt, desto heftiger werden die Empörung der TVRK und die Forderung nach ihrer Repatriierung im In- und Ausland. Und die Verantwortung für alle Folgen daraus soll die südkoreanische Regierung tragen. Bevor die bedingungslose Repatriierung der Frau Kim Ryun-hee und der 12 TVRK-Bürgerinnen zustande kommt, wird es zwischen Nord- und Südkoreas keine humanitäre Zusammenarbeit wie das Treffen der getrennten Familien und Verwandten geben. Das macht die nördliche Seite erneut ein für alle Male klar. Wenn sich die südkoreanische Regierung ehrlich die Lösung der humanitären Angelegenheiten zwischen Nord und Süd wünscht, soll sie sich nicht mehr an die selbstmörderischen dummen Machenschaften klammern, sondern die TVRK-Bürgerinnen unverzüglich in die Heimat zu ihren Eltern zurückschicken.